Problematisch wird es jedenfalls, wenn die Stilisierung des Bösen zu dessen Idealisierung beiträgt. Wenn also etwa Weltraumfaschisten zu einem selbstverständlichen, von Fans bewunderten Teil unserer Popkultur werden. Sie tragen Wehrmachtshelme, heißen wörtlich übersetzt Sturmtruppler, die Offiziere sehen wie die Gestapo aus und zugleich prangen sie auf T-Shirts, tanzen Choreografien in lustigen viralen Videos, sind Faschingskostüme für Kinder. Der Abgrund wird noch deutlicher, wenn man die imperiale Parade der Stormtrooper in den Disney-Vergnügungsparks betrachtet. Disney selbst beschreibt diesen Märchenmarsch vor seinem zauberhaften Dornröschenschloss auf seiner Website als eine einschüchternde Demonstration von Gehorsam und Stärke. Faschismus für die ganze Familie, der Urlaub ist gerettet. Hier findet statt, was die Filmwissenschaftlerin Lindsay Ellis Cosplay-Faschismus nennt. Eine verstörende visuelle Verzerrung, ähnlich der Popkulturalisierung faschistischer Motivik bei Lady Gaga, Marilyn Manson oder Rammstein. Vor diesem besonders artifiziellen Hintergrund der Freizeitparksituationen, die ja eine Märchenwelt simulieren, wird für einen kurzen Moment unsere popkulturelle Abgestumpftheit spürbar. In der Inszenierung, die aufgrund ihrer Verfremdung gerade so an einer Historisierung vorbeischrammt, nehmen wir das Unbehagen teilweise wahr, was aber eben auch den Kauf- und Konsumreiz ausmacht. Denn natürlich will man als Kind auch mal den Bösen spielen oder ihn besiegen. Die unterschwellige Vermengung von Form und Codes geschieht jedoch unterhalb des Radars der breiten Aufmerksamkeit noch virulenter. Online findet man besonders deutlich eine popkulturell kodierte, stilisierte, für den Tabubruch zitierte, dabei oft ironisierte oder als edgy verklärte Ästhetik des Faschismus, die in Netzwerken und Diskussionsforen eine ganz spezifische Hundepfeifenkultur etabliert hat. Fußnote: Dog Whistles, wörtlich übersetzt Hundepfeifen, kennen wir aus der Politik. Ronald Reagan war ein Meister darin und mit Trump erlebten die Dog Whistle Politics eine neue Konjunktur. Es geht um die Nutzung von Sprachbildern und Ausdrücken, die für ein gezieltes Publikum bestimmt sind und Bedeutungen verbergen, die für die Allgemeinheit nicht auf Anhieb hör- oder sichtbar sind. Ein Beispiel: Trumps Bad Hombres, mit denen er gezielt die lateinamerikanische Bevölkerung rassistisch diffamierte. Ende der Fußnote. Die Ästhetik basiert auf mehrdeutige Memes oder behaupteter Ironie und ist in dieser Kodierung wiederum typisch für faschistische Ideologien. Der Schütze, der 2019 bei einem Terroranschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen ermordete, schrieb in seinem zuvor verfassten Manifest, dass das Computerspiel Spyro the Dragon 3 Year of the Dragon, ihn Ethnonationalismus gelehrt und der Battle Royale Shooter Fortnite ihn trainiert habe, ein Mörder zu sein. Er verspottete damit die Erwartbarkeit des medienkritischen Diskurses über Videospiele, der nach jedem Anschlag folgt. Weitere Beispiele für die ironische Übernahme unverdächtiger Symbole, die zum Ausdruck einer faschistischen Ideologie werden, sind das Meme Pepe der Frosch. Fußnote: Eine anthropomorphisierte Froschfigur aus dem Webcomic Boys Club des amerikanischen Zeichners Matt Fury. Das Motiv wurde auf dem Imageboard 4chan abgewandelt und benutzt, um rassistische und antisemitische Memes zu generieren und zu verbreiten, hatte aber hierbei zu Beginn noch den Charakter einer Hundepfeife. Ahnungslose sahen erstmal nur einen drolligen Comicfrosch. Eingeweihte erkannten den Code. Während der Präsidentschaftswahl 2016 übernahmen die rechtsextreme Alt-Right-Bewegung und dann auch Republikaner den Frosch, um Trump zu unterstützen und Clinton zu diffamieren. Seitdem wird die Figur von der Anti-Defamation League offiziell als rassistisches Hasssymbol eingestuft. Der Erfinder Matt Fury versucht, seine Schöpfung dem Missbrauch durch Rechtsextreme zu entziehen, mit gemischtem Erfolg, wie die Dokumentation Feels Good Man von 2020 zeigt. Ende der Fußnote. Ein weiteres Beispiel für die ironische Übernahme unverdächtiger Symbole sind die Proud Boys, eine Gruppe gewalttätiger, rechtsextremer, antisemitischer, homophober Trump-Anhänger, die auch an der Attacke auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 beteiligt waren. Ihr Name geht auf den Song Proud of Your Boy zurück, der für die Musical-Fassung von Disneys Aladdin geschrieben wurde und in dem der gutherzige Dieb aus Agrabah darüber singt, wie er seine Mutter stolz machen will. Der eigenen Legende zufolge war der Gründer der Proud Boys bei einer Schulaufführung seiner Tochter, wo ein Junge dieses Lied sang. Da er die Darbietung und das Lied als unmännlich und peinlich empfand, kam er auf die Idee, seine Bewegung ironisch nach diesem Disney-Song zu benennen. Geschrieben von einem der legendärsten Musical-Songwriter, Howard Ashman, der Jude und homosexuell war.